Dialoge Seite 123, Machiavell. Ich beeile mich übrigens, dir zu sagen, dass ich feierlich versprechen werde, die von mir unterdrückten Freiheiten nach der Niederschlagung der Parteien zurückzugeben. Montesquieu, ich glaube, darauf wird man ewig warten. Machiavell, schon möglich. Montesquieu, du unterdrückst also direkt alle Freiheiten. Machiavell, ich unterdrücke nichts direkt. Wozu sollte die Politik dienen, wenn man nicht auf Umwegen das Ziel erreichen könnte, das man auf geradem Wege nicht erreichen kann?